Winter im Nimmensland. Morgen, hier ist wieder Niemandsland, 91.4 FM bei Kontrabanda. Es ist Samstag, der 12. März 2016. Es ist eine Minute nach 10 Uhr morgens. Hallo. Wir wollen auch heute wieder 2 Stunden Musik, Kultur, Politik und Geschichte bieten. Niemandsland ist eine Sendung für Leute hier in Barcelona und weltweit. Dazu gibt's aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und natürlich, wie immer, jede Menge Musik. Wir senden direkt aus dem Herzen Barcelonas von der Plaza Real. Auch live im Internet unter www.contrabanda.org. Und der Podcast lautet www.niemandsland.contrabanda.org. Wir sind ein freies Kommunikationsmedium, selbstverwaltet, selbstfinanziert und kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Bei allem, was so passiert, jeden Tag, die schlechten Nachrichten, die uns weltweit täglich, stündlich, pro Minute erreichen, muss man doch immer wieder sagen, es ist trotz alledem eine wundervolle Welt, in der wir leben, solange wir dafür sorgen, dass sie, zumindest in den Bereichen, in denen wir Einfluss haben, wundervoll bleibt oder wird. Wundervolle Welt. Nein. Hinterm Haus, 200.000 Hektar groß. Dazu gehört ein Berg, ein Wald, ein Tal und die See. Und ich sage zu mir selbst, was habe ich für eine wundervolle Welt. Da sind Tiere, Elefanten, Antilopen, Löwen, da sind verschiedene Menschen, Ameisenhaufen und eine Flockhütte. Und ich sage zu mir selbst, Helge, guten Tag. Wolken am Himmel, sie leuchten nur allein für mich. Und der Mond, bitte zieht nicht vorbei. Manchmal kommt mein Freund aus Las Vegas, der Buddy Casino, mich besuchen. Wir sitzen im Wohnzimmer, gucken mit Ferngläsern auf die Fensterbank und essen Kuchen. Doch draußen hinterm Zaun, da steht der Peter, den lassen wir nicht rein, der will bestimmt nur wieder klauen. Ja, Äpfel klauen aus meinem Garten, das scheint den Herrn zu gefallen. Nehmen von dem, was ihnen nicht gehört, und ich sage zu mir selbst, Was hab ich für eine wundervolle Welt. Kontrabanda in Niemandsland. Es ist Mittwoch, der 30. Dezember 2015. Wir befinden uns hier in Mohrenhofen. Das ist ein kleines Dorf in der Nähe von Rheinbach in Nordrhein-Westfalen. Ich sitze hier am Tisch im Wohnzimmer von Herrn Wolfgang Kistler, mein Freund Kisti. Hallo, guten Morgen. Hallo, Daddy. Wie würdest du die politische Situation in Deutschland beschreiben? Ja, das ist Folgendes. Also, wie ich sehe das so, dass wir in einer entsolidarisierten Gesellschaft leben. Wir werden regiert vom organisierten und unorganisierten Verbrechen. Auf der einen Seite NPD, AfD, CDU, FDP und auf der anderen Seite SPD und Grüne. Und das ist die Regierung, die die Welt und besonders Europa ausplündert. Eine der Hauptterrorzentralen. Eine, die von der Springerpresse eingeleitete Kampagne, büttelt wie immer die Merkel, zieht eine Humankarte mit den Flüchtlingen aus Syrien, Afghanistan und so weiter. Vorher gab es eine riesige Hetze gegen Flüchtlinge. Um diese Situation im Land zu verschärfen, was zum Beispiel die Arbeitssituation angeht, die wahre Zahl der Arbeitslosen und der zuzählenden Niedriglohngruppen beträgt an die 14 Millionen. So verschärft man den Arbeitsmarkt und unterwandert wieder den Mindestlohn 8,50 Euro. Sowieso ein Witz. Wohnraum wird sich verschlechtern und so weiter. So stärkt man weiter das rechte Gedankengut und die rechten Parteien. Und den Konkurrenzkampf der einzelnen Klassen und den arbeitenden Menschen untereinander. Man hat zum Beispiel in Syrien den Krieg eingeleitet. Treffen der sogenannten Opposition, CIA, BND und NATO. In unserem Land fließen jeden Tag 100 Millionen von unten nach oben. Wachstum und Produktivität werden täglich propagiert. Wie soll so ein System funktionieren? Wer so etwas wirtschaftlich hochhält, hat keine Ahnung oder will uns verarschen. Was müsste geändert werden, um eine bessere, gerechtere Gesellschaft aufzubauen? Ja, unser Kopf ist groß genug. Wir sind sehr viel mehr. Die herrschende Mafia muss zur Verantwortung gezogen werden. Enteignung, Umerziehung, arbeiten in den härtesten Berufen, sonst verhaften. Militär, Geheimdienst und Polizei muss man auflösen. Wenn durch Wahlen, dann Übergang staatlich, sonst alles in Selbstverwaltung, jederzeit abwählbar, Räte werden gebildet. Zweimal die Woche Dorf-, Stadt- und Landkomitees, Pflicht für jeden. Welche Lehren könnte man aus den Erfahrungen der Vergangenheit ziehen? Wir kommen aus dem Land der Massenmörder, Massenfolterer und Massenvergewaltiger. In Ost und West waren nach dem Kriegsende mindestens 95% Nazis auf beiden Seiten. Alles andere hat man umgebracht. Sie haben bis heute prägend gewirkt. Was könnte man ändern? Sofort ihr Verbot aller rechten Parteien. Also NPD, AfD, CDU, CSU, FDP, SPD und Grüne. Fußball und die Rockmusik der 60er und 70er Jahre, zwei deiner großen Vorlieben. Was fasziniert dich dabei am meisten? Ja, das ist die Kreativität, die mich zum Fußball gebracht hat. Ja, und die besteht heute ja schon auf allen Positionen. Früher war das ja mehr so Mittelfeld und Sturm. Dann die Fantasie und das Besondere, Außergewöhnliche. Das haben auch beide gemeinsam. Beide sind Sachen, die von unten kommen und mit wenig Geld zu machen sind. Wie kamst du zur Rockmusik? Was die Rockmusik angeht, das war meine Musik gegen das braune Leben. Das fing bei mir mit 15 an. Ich ließ mir die Haare lang wachsen und die Problematik wurde immer größer und größer. Wenn es eines Tages eine wirklich linke Regierung gäbe, was wäre die dringendste Aufgabe? Mitzumachen. No. Was möchtest du allen Hörerinnen und Hörern von Niemandsland wünschen? Haltung, Hoffnung zum revolutionären Leben und nicht nur dieses Denken. Kreativität, die linken Klassiker lesen und hören. Wolfgang, hast du einen Musikwunsch? Ja, da muss ich auf die Gruppe, die prägend gewirkt hat, auf mich und viele, viele andere, Tonsteine Scherben. Und das ist mit einer der ersten Stücke, Macht kaputt, was euch kaputt macht. Vielen Dank, Wolfgang. Es war uns ein Vergnügen. Bis dann, zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Und ab geht's. Ob in New York, in Paris, in Stockholm oder in West-Berlin, die progressive Jugend ist auf dem Marsch nach links und ein paar Sänger und Musiker marschieren mit. Natürlich wissen diese, wie sie sich nennen, Kulturarbeiter, ganz genau, dass sie mit Noten nicht die Welt verändern. Trotzdem, die Musik ist für sie mehr als nur ein Zwischenton im Klassenkampf. Nach den Voices of East Harlem möchte ich Ihnen nun eine junge deutsche Politrockgruppe vorstellen. Sie kommt aus West-Berlin und ihr Name ist schon fast ein Programm. Ton, Steine, Scherben. Und ich kann mir auch keinen anderen Platz vorstellen für zum Musik machen und zum politisch arbeiten, weil hier in dem Milieu so die Widersprüche des Kapitalismus noch ziemlich ungeschminkt zutage treten. Und von daher, ja, daraus resultiert eine viel größere emotionale Kraft, eine viel größere Spannung. Ich bin im ähnlichen Milieu aufgewachsen und ich fühle mich hier einfach wohl und es animiert mich auch am besten, weil ich direkt hier die Probleme vom Fenster aus sehen kann. Eure Lieder? An die Lehrlinge. An die Leute in unserem Alter und jünger, zwischen 15 und 22. Und vor allem an Lehrlinge, weniger an Schüler. Und nicht an, würde ich sagen, an die bereits Agitierten, also an die Linken. Ist das auch der Grund, warum die Texte an für sich fast primitiv banal sind? Ja, logisch. Aber das ist nicht richtig, wenn Sie sagen primitiv banal. dann ist es in dem Zusammenhang nicht richtig. Denn das würde klingen, als ob wir glauben würden, dass man nur mit ganz primitiven Sätzen den Lehrlingen irgendwas klar machen könnte. Das ist aber nicht wahr. Es ist nicht primitiv, banal, sondern es sind Sätze, die den Schlagworte, die wir wollen, die in die gesprochen werden, die gesagt werden und die man in bestimmten Situationen erkennt, was damit gemeint ist und die dann agitieren können. Macht kaputt, was euch kaputt macht. War eins der Schlagworte, ja, die ihr geprägt habt, ja? Ja, genau. Das war von uns, dieses Schlagwort. Das ist aus Rita und Paul und das ist im Zusammenhang, wo der Paul, als er im Fernsehen sieht, dass bei einem Kommentar, dass alles, was der Kommentator sagte, genau nicht auf seine Situation zugetroffen hat, hat er den Fernseher genommen und hat ihn kaputt geschlagen. Und darauf kam das Lied, macht kaputt, was euch kaputt macht. Niemandsland, 91,4 FM in Barcelona. Ich sende von hier aus einen Gruß an meinen Freund Wolfgang in Mohrenhoven. Hallo! Niemandsland Musikgeschichte. Let my people go. Work songs. Bewältigung erzwungener Migration. Get late on a sunny evening. Die Geschichte der afroamerikanischen Worksongs ist untrennbar mit dem System der Sklaverei in Nordamerika verbunden, das sich im 17. Jahrhundert etablierte, mit der brutalen, massenhaften Deportation und unfreiwilligen Auswanderung überwiegend westafrikanischer Menschen in die südlichen Regionen der heutigen USA. Ihre Heimat entwurzelt und zu schwerer körperlicher Arbeit auf den Feldern und Plantagen der Großgrundbesitzer gezwungen, blieben den Versklavten zumeist nur ihre in den Arbeitsprozess integrierten Lieder als authentische kulturelle Ausdrucksform. Die Aufseher wussten um den praktischen Nutzen der Gesänge für einen geregelten Ablauf der Arbeit und als Ablenkung von der harten und monotonen Schufterei. Für die Geknechteten aber bedeuteten die Worksongs, die von Feld, von Plantage zu Plantage mündlich weitergegeben wurden, soziale Betätigung. Ihrer Form nach waren sie eine Erinnerung an die verlorene Heimat, ihren Inhalten nach, wenn auch meist verdeckt, nicht selten Protest gegen das erlittene Unrecht und die blutige Unterdrückung. Done with Dribbers Dribbin, done with Masseras Hollerin, done with Mrs. Collin, heißt es in einem Lied, das man übersetzen könnte mit Schluss mit der Schinderei des Schinders, Schluss mit dem Schreien des Herrn, Schluss mit dem Gekeife der Herrin. Oh, I don't weigh but 95 pounds. Später, im Zuge der Konvertierung der afroamerikanischen Bevölkerung zum Christentum, flossen Elemente der Worksongs in die Lieder ihrer Kirchengemeinden ein. Doch im Vergleich zu den Kirchengesängen der Weißen in Nordamerika waren die Spirituals und Gospels der Schwarzen inhaltlich und formal nicht bloß Seufzer der bedrängten Kreatur, sondern gerade auch Protestation gegen das wirkliche Elend, wie Karl Marx es nannte. Sie waren ein Mittel, mit dem erzwungenen Exil zurechtzukommen und Ausdruck der Hoffnung auf eine Rückkehr in die Heimat und ein Leben in Freiheit. Erinnern wir uns etwa an einen der wohl bekanntesten Spirituals. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Also, schaukle sanft, lieblicher Triumphwagen, du kommst, um mich nach Hause zu führen. Noch Generationen nach ihrer Verschleppung spiegelte sich das Gefühl, heimatlos zu sein, in den religiösen Liedern der Afroamerikaner wieder, die in der jüdischen Diaspora eine Parallele zu ihrem eigenen Schicksal erkannten. So heißt es im Spiritual Go Down Moses: The Lord by Moses to Pharaoh said, Oh, let my people go. If not, I'll smite your firstborn dead. Oh, let my people go. Auf Deutsch in etwa verkündet Moses Gottes Zorn. Lass mein Volk doch ziehen. Wenn nicht, töte ich die Erstgeborenen. Lass mein Volk doch ziehen. Oh, Lord, help me. Poor lightning trying to find him some shit. Auch nach der formalrechtlichen Befreiung der Sklaven nach Ende des amerikanischen Bürgerkriegs 1865 blieben Worksongs ein wichtiger Bestandteil der schwarzen Musiktradition und spielten bei der Artikulation von Widerstand gegen ökonomische Unterdrückung und rassistische Diskriminierung eine besondere Rolle. Die Arbeiter auf den Feldern und in den Fabriken, die Zwangsarbeiter in den Chain Gangs des wachsenden industriellen Gefängniskomplexes, sie alle interpretierten und tradierten alte und neue Worksongs. Die aus der erzwungenen Migration und der Ausbeutung im Rahmen der Sklaverei geborenen Lieder stehen musikalisch und sprachlich am Anfang einer gemeinsamen afroamerikanischen kulturellen Identität und Tradition. Diese sollte über Spirituals und Gospels zu einer der wichtigsten Quellen des Blues, Jazz und der von ihnen abstammenden Genres moderner Popmusik werden. Poor mama sitting down with her pencil and paper. Let My People Go ist ein Artikel, erschienen in der Musikzeitschrift Melodie und Rhythmus in der Ausgabe Januar-Februar 2016. Der Autor ist Herr Hannes A. Fellner. Let My People Go, Worksongs, Bewältigung erzwungener Migration. Kept it lying straight down that road. Come out of Mississippi, too. My daddy was a sack shaker. Kept it lying straight down that road. Time I go way up, he said, go ahead, lighten and get me some more. He was talking about cotton. Oh, yeah. You are listening to Niemann's Land. Contrabanda 91.4 in Barcelona. Contrabanda FM 91.4 en Barcelona. Das waren Tokotronic. Ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein. Wer möchte das nicht? Besonders die Alten. Ironisch gemeint, damals, in den 90er Jahren, gesungen. Frühlingshafte Temperaturen hier im Zentrum von Barcelona. Kurz nach 10:30 vormittags. Samstag, 12. März 2016. Blauer Himmel. Wunderschönes Wetter. Das Album habe ich hier vorliegen. Reinhard May, Lieder von Freunden. Wir alle haben irgendwo in der Erinnerung oder gerade im Ohr so ein Lied, wo es dich packt, dass du nicht weißt, wie dir geschieht. Wie ich mal versucht habe, es zu beschreiben. Ich habe viele solcher Lieder aus der Feder sehr nah und ferner Kollegen, die mir doch alle über ihre Musik gleich vertraut sind. Manche begleiten mich schon mein ganzes Leben, so Reinhard May zu diesem Album. Manche entdecke ich vielleicht erst jetzt, aber von nun an werden auch die zu Weggefährten für immer. Lieder, die ich für mich singe, einfach weil sie mir Freude machen, weil sie mich trösten oder bewegen und manchmal, wenn nach einem Studiotag noch ein bisschen Zeit ist und die Kollegen Lust haben oder Besuch kommt, den ich, wie meine Tochter, zum Mitsingen überreden kann, dann nehme ich schon mal eins davon auf. Einfach so. Über die Jahre ist daraus über ein gutes Dutzend Aufnahmen entstanden, aus der spontanen Lust am Musizieren, am Experimentieren, aus dem Wunsch, nach einem Tag voller Musik im Studio nicht ohne eine letzte Zugabe auseinanderzugehen. Ich nenne sie die Lieder von Freunden. Gut, ich habe das Album hier. Ich werde es jetzt mal auf den Plattenteller werfen. Der kreist hier schon. Und dann hören wir mal ein paar Lieder davon an. Letzte Woche hatte ich übrigens schon zwei von diesen Liedern gespielt. Und zwar das Lied Mavi und das Lied Wölfe mitten im Mai. Wenn Sie sich erinnern, meine Damen und Herren, Wölfe mitten im Mai ist natürlich ein Lied des großen verstorbenen Liedermachers Franz Josef Degenhardt. Heute schlage ich vor, hören wir mal was auf Französisch. Wir hatten heute schon Englisch im Programm. Und zwar sagen wir mal Le Déserteur. Was ein Déserteur ist, brauche ich ja nicht zu übersetzen. Wir haben auf Deutsch dasselbe Wort aus dem Französischen übernommen. Das kommt von Desertieren, der Déserteur. Reinhard May, Lieder von Freunden. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert, elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je mendierai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre, vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je serai sans armes et qu'ils pourront tirer, et qu'ils pourront tirer, et qu'ils pourront tirer. Ja, sehr schön, Reinhard May, Le Déserteur. Das Lied ist übrigens von Herrn Boris Vian. Die CD Lieder von Freunden war Teil der auf 4000 Exemplare limitierten Edition des Reinhard May Gesamtwerks Jahreszeiten. Für alle, die die einzelnen Alben über die Jahrzehnte gesammelt haben und das Gesamtwerk somit schon lange besitzen, hat Universal die Lieder von Freunden nun auch als einzelne CD oder als Download aufgelegt. Reinhard May spendet seinen Anteil am Erlös dieser CD an die Flüchtlingshilfe der SOS Kinderdörfer. Kurz ein paar Worte zu den Künstlern, die Reinhard May hier, wie man heute so schön sagt, covert. Früher hat man gesagt, nachsingt oder nachinterpretiert. Heute heißt das covern. Bitte gib mir Feuer, Ulrich Roski. Que sont devenus les fleurs, Piet Sieger. Zauberland von Rio Reiser. Wölfe mitten im Mai, Franz Josef Degenhardt. Du bist nicht allein, Hans-Rudolf Kunze. Ma vie, übrigens von Klaus Hoffmann, der singt auch gerne auf Französisch. Ein großer frankophiler Liedermacher. Gerhard Gundermann an Vater, The Book of Love, Magnetic Fields, Emily Ann, Colin Wilkie, dann Willst du dein Herz mir schenken von Johann Sebastian Bach, die 12 Weihnachtstage, übrigens zum Weihnachtsfest, Volkslied aus England, dann Selma Meerbaum-Eisinger, Abend, Jalalabad hatten wir letzte Woche gespielt, von Movrini, Das alte Fahrrad von Manfred Maurenbrecher, Schutzengerl von Ludwig Hirsch und wie gerade gehört, Le Déserteur. Und im Studio Werner mittlerweile eingetroffen. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Was hast du gesehen unterwegs auf der Straße? Oh. Nette Leute, Touristen? Ostras, Touristen ja, natürlich, wie immer. Einige nett, andere vielleicht so doof, ein bisschen doof. Doof kann ich ja nicht sagen. Ich sehe die ja nur, aber so ein bisschen steif. Ernstes Gesicht, starren auf ihr Mobil. Früher haben sie noch auf den Stadtplan gestarrt und ein paar Einheimische, Eingeborene auch, und wie eigentlich jeden Samstag. Aber heute also wirklich wieder mal schönes Wetter, Sonne, Regen leider nicht und kalt, relativ kühl, sagen wir mal kalt ist. Ja, die Deutschen, die uns zuhören, die verstehen ja da was ganz anderes drunter. Ja, gut, okay, das ist, was ich gesehen habe. Ja, früher um diese Zeit hieß es noch draußen vom Walde, da komme ich her. Da war nämlich noch Winter in Deutschland. Am 12. März ist offiziell noch Winterszeit und ich kann mich erinnern, da hat es manchmal sogar noch geschneit. Heute ist hier, du hast gesagt, kühl. Ja, ich habe schon angekündigt, dass es warm ist. Insofern gibt es hier zwei sich widersprechende Wetterberichte. Gefühlte. Aber ist gefühlte Kühlheit, gefühlte Kühle. Heute haben wir, wie immer, einiges auf dem Programm. Es gibt zu berichten über das Flüchtlingsdrama, anders kann man das mittlerweile gar nicht mehr nennen. Europa schließt die Festung. Trotz allem Getue und allem Humanitätsgesäusel, nun werden die Schotten dicht gemacht. Wir werden gleich da ein paar Einzelheiten dazu geben. Dann droht in der Ferne ein wirklich hässlicher Kandidat in den USA. Der hat Aussichten, sogar Präsident zu werden, dieser unsägliche Donald Trump. Über den werden wir auch ein paar Worte fallen lassen. Und dann gibt es auch so in 20 Minuten etwa den Katastrophenblock. Worüber möchtest du heute gerne reden? Ah, ich habe noch ein wichtiges Thema. Moment. Der Nullzins, den müssen wir natürlich auch noch kommentieren. Ah, ja. Stell dir vor, du hast ein Auto und bist immer daran gewöhnt, im ersten, zweiten oder dritten Gang zu fahren. Und auf einmal sagt man dir, sie müssen jetzt im Rückwärtsgang ans Ziel kommen. So könnte man den Nullzins oder sogar den Negativzins etwa beschreiben. Gut, der Nullzins wäre, im Leerlauf ans Ziel zu kommen. Man müsste also praktisch aus dem Auto steigen, die Tür anpacken und dann, wie ich früher mit meinem alten VW gemacht habe, anschieben und gleichzeitig dann wieder reinspringen und versuchen, den Motor anzulassen. Das geht aber nicht. Dann kommt man aus Versehen in den Rückwärtsgang und dann ist man im Negativzins. Eine kleine Metapher von mir, die habe ich gerade improvisiert. Ich weiß nicht, ob das rübergekommen ist. Außerdem war das so vermutlich so ein VW-Käfer oder ein Golf Käfer, oder sowas. Käfer. Ja, ja. Aber Benziner natürlich. Hast du schon mal versucht, einen Diesel anzuschieben? Ja, das ist schwer. Das ist ja, und die nennen den so drollig Super Mario, den Draghi. Das klingt so wie, als wäre das ein lustiger Kumpel, der bastelt da mit irgendwelchen Schraubenziehern am Finanzsystem rum. Das ist ein hochexplosiver Typ, der sitzt an der Schaltzentrale der finanzpolitischen Macht hier in Europa und das Ganze droht wohl in die Luft zu gehen, oder? Finanzpolitisch gesprochen. Der sitzt inzwischen Mario Draghi in Frankfurt, ist der Chef der Europäischen Zentralbank. Und da wacht er natürlich über alles, was hier kreucht und fleucht. Und weil du jetzt sagst, 0,000000% Zinsen muss man zahlen für die Kredite, die man aufnimmt. Also es bezieht sich hier auf die Zinsen, in diesem Fall keine Zinsen zwischen der Europäischen Zentralbank und den Banken. Ja. Und wenn die also Geld haben wollen, müssen sie jetzt überhaupt keine Zinsen mehr zahlen. Und sogar kriegen sie noch ein bisschen Zinsen dafür, dass sie die Kredite aufnehmen. Also so ist es inzwischen. Und das ist nur jetzt ein Zeichen, ein weiteres Zeichen dafür, wie sehr die Hosen gestrichen voll haben, dass es jetzt, bevor die Krise überhaupt vorbei ist, noch weiter runtergeht. Ne? Und so sind diese Maßnahmen zu erklären. Da wollen sie jetzt eben den Geldumlauf erhöhen, in der Hoffnung, dass die Kredite dann weitergegeben werden von den Banken an die Unternehmen. Aber die werden natürlich auch einen Teufel tun, ne? Unternehmen aus der realen Industrie, aus der realen Ökonomie, die werden einen Teufel tun und da investieren, wenn sie sehen, dass keine Nachfrage da ist für ihre Produkte. Ne? Und die anderen, die diese Kredite aufnehmen und sogar noch bereit sind, da Negativzinsen zu zahlen, also die Europäische Zentralbank bezahlt die denen dann diese Zinsen. Die werden natürlich was machen mit diesem Geld, das ihnen da zugejubelt wird. Die werden weiter spekulieren. Ja. Und was sie auch bekämpfen wollen durch diese Geldpolitik ist eben Angst vor der Deflation, ja, dass es zu einer Deflation kommt, wo dann die Nachfrage noch weiter runtergehen würde. Ja, das ist, was stattfindet, und alles deutet darauf hin, dass es nicht mehr lange dauern kann bis zum großen Knall. Die Frage, die wir uns hier im Niemandsland stellen, ist: Ist das noch Kapitalismus? Wo hat man das schon mal gehört, dass die Leute praktisch Geld weggenommen kriegen, wenn sie ihr Geld auf die Bank geben? Damit geht man natürlich direkt an die Sparkonten ran. Man grapscht den Leuten von ihren Sparkonten und von ihren Girokonten praktisch Geld weg. Bitte, liebe Bank, nehmt doch mein Geld. Also, abheben und zu Hause unterm Bett im Sparstrumpf aufbewahren. Die Zinsen sind neuerdings oft negativ, so schreibt der Spiegel dazu. Die Notenbanken schalten diesen Antriebsmechanismus des Kapitalismus in den Rückwärtsgang, um aus einer Sackgasse zu kommen, in die sich die Weltwirtschaft durch ein exzessives Leben auf Pump manövriert hat. Die Negativzinsen, so heißt es weiter, sollen helfen, Wachstum und Inflation in Gang zu bringen und Schulden abzubauen. Doch die Gefahr wächst, dass das Experiment mit dem Rückwärtsgang in einem Crash endet. Zinsen sind der Preis des Geldes. Sie bringen Angebot und Nachfrage nach Kapital in Einklang. Sie belohnen Sparer dafür, dass sie für eine bestimmte Zeit auf Konsum verzichten und anderen mit ihrem Geld Investitionen ermöglichen, die Innovationen und Wachstum hervorbringen. Geht die Sache gut, erhält der Sparer sein Geld ordentlich verzinst zurück. Und es ist ja der Sinn des Kapitalismus, dass das Kapital wächst und so den Wohlstand mehrt. Achtung, das Märchen ist gleich zu Ende. Die Rolle der Banken ist es, zu vermitteln und das Geld der produktivsten Verwendung zuzuführen. Soweit die Theorie. Doch die Realität ist anders. Der Kapitalismus ist aus dem Lot geraten. Wichtige Zinssätze sind negativ und drehen immer tiefer ins Minus. Die Europäische Zentralbank, EZB, wird wohl in den kommenden Wochen den Zins den Banken erhalten, wenn sie Geld bei ihr parken, von minus 0,3% weiter senken. Banken zahlen drauf, wenn sie der EZB Geld anvertrauen. Ähnlich ist es in Schweden, Dänemark, der Schweiz und Japan. Andere Länder könnten folgen. Auch auf dem Anleihemarkt müssen Geldgeber dafür bezahlen, dass ihnen überhaupt einer das Ersparte abnimmt. Bitte nehmen Sie mein Geld. Mittlerweile zirkulieren allein in der Eurozone Anleihen im Volumen von 2,6 Billionen Euro, die negativ verzinst werden. Wer beispielsweise dem Bund für 7 Jahre 1.000 Euro leiht, verliert derzeit jährlich 2 Euro. Dem Bund leihen heißt Bundesschatzbriefe kaufen, dann wirst du geldlos. Also schmeißen Sie Ihr Geld lieber aus dem Fenster. Billiges Geld half 2009, die Wirtschaft nach der Finanzkrise anzukurbeln. Doch wenn die EZB und andere Notenbanken nun den Preis fürs Geld ins Negative schrauben, riskieren sie, das Bankensystem zu destabilisieren und dadurch die eigenen Absichten zu torpedieren. Analysten schätzen, dass europäische Banken 10-20% ihrer Gewinne einbüßen könnten, wenn die EZB die Zinsen weiter in den roten Bereich senkt. Das war ja eine kleine Analyse aus dem Spiegel von dieser Woche. Zu deiner Frage, ist das noch Kapitalismus? Ja, wir sind enttäuscht. Muss man natürlich sagen, ja und nein. Es ist nicht mehr Kapitalismus im Sinne, wie man Kapitalismus im 19. und auch im 20. Jahrhundert noch verstanden hat. Das ist mehr Finanzkapitalismus und Spekulation und Casino als jemals. Insofern ist natürlich auch Kapitalismus, weil das oberste Prinzip des Kapitalismus ist eben die heilige Kuh, das Privateigentum. Und solange man nicht da dran geht, an Verteilung, ja, den Reichen wegnehmen, was sie zu Unrecht oder über Erbschaften oder Spekulation angesammelt haben in den letzten Jahrzehnten, solange man das denen nicht wegnimmt und denen da unten gibt, die nichts zu verkaufen haben, außer ihrer Arbeitskraft oder die arbeitslos sind, solange man dieses Problem nicht angeht, ist nichts zu machen. Dann kann Draghi oder Merkel oder Obama oder wer auch immer machen, was sie wollen, solange man dieses Problem nicht angeht. Und das andere Problem natürlich, die Korruption, ist nichts zu machen. Und dann wird es immer und immer weitergehen, immer schlimmer werden und eben bis zum nächsten Knall. Also wir wissen ja, die Entwicklung des Kapitalismus vollzieht sich in Sprüngen, ne? Nicht gleichmäßig linear, sowohl nach oben als auch nach unten. Und jetzt sind wir quasi an der Endphase angelangt. Und wie immer hängt es von uns ab, wie es weitergeht. Hallo Leute, ihr hört Niemandsland, 91.4 FM. Euer alternatives Radioprogramm hier in Barcelona und weltweit. Bei Contrabanda Barcelona. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören. Das heißt weiter, in der Analyse des Spiegels, für die Banken kommt hinzu, dass sie die Minuszinsen nur zum Teil an ihre Kunden weitergeben können. Viele Firmen nehmen einen Negativzins für die sichere Aufbewahrung bei der Bank in Kauf. Doch wenn Privatkunden Zinsen für Guthaben auf Girokonten zahlen sollen, werden sie ihr Geld wohl lieber aus der Bank holen. Nach Hause natürlich. Ungeschoren kommen die Privatkunden dennoch nicht davon. Die Banken versuchen, sich das Geld an anderen Stellen wiederzuholen, etwa über höhere Gebühren. Das heißt, wenn du jetzt sagst, okay, die wollen mir mein Girokonto negativ verzinsen, früher habe ich was dafür bekommen, jetzt nehmen sie mir was weg und ich hebe das ab, dann erfinden die natürlich alle möglichen Gebühren, um dir das Geld auf eine andere Art aus der Tasche zu ziehen. Ist bitte vorsichtig ein, aber Nazis sei ich nicht ein, es ist meines. Hab nicht aufpasst, hab's verloren und jetzt fürchte mich wie nie zuvor. Es ist ein Engel, was wichtig ist, weil's ein Schutzengel ist meines. So ohne Schutzengel, glaub mir das, dauern nicht überleben. Jeder Blumentopf im Fenster, jeder Ziegel am Dach, könnte man meinen, hat's auf einen abgesehen. Hab nicht aufpasst, hab's verloren, jetzt bin ich vogelfrei wie nie zuvor. Wenn's dir irgendwo ein Engel siehst, sei so gut und richte am Haus. Hab drin in mir frisch ausgemalt, also bitte komm bald nach Haus. Täglich hören wir von spektakulären Korruptionsfällen, Anklagen, wie man das hier nennt, imputar a un diputado. Abgeordnete werden also mit Verfahren belegt, sie werden festgenommen, ihre Wohnungen werden durchsucht. Bis jetzt ist der Schaden für diese Leute relativ klein. Die Verhaftungen halten sich in Grenzen, Beschlagnahmungen sind Ausnahmefall, aber es passiert was, Werner, oder? Hast du nicht auch den Eindruck? Ja, also das wäre jetzt die letzte Geschichte hier aus Spanien. Also diesmal geht es nicht um die Wahlen, um diese langweilige Regierungsbildung, sondern ein neuer Skandal, der seit ein paar Tagen überall ist, in der Presse, Twitter. Ne, es geht nur noch darum. Sind wieder irgendwelche Mails bekannt geworden, aber die Geschichte zu verstehen, muss man kurz zurückgehen in die Vergangenheit. Also man könnte das nennen die Geschichte einer Freundschaft. Ne? So mindestens so eine Freundschaft wie zwischen Humphrey und dem Polizeichef von Casablanca. Ne? Also es beginnt in 30er Jahren vom letzten Jahrhundert. Da werden zwei Babys geboren. Das eine heißt Hans Karl und das andere heißt Hans Michael. Die werden dann später bekannt als Juan Carlos I, von Beruf König, und der andere als Juan Miguel Villarmir, von Beruf, ja, könnte man sagen, allmächtiger Unternehmer, so gewissermaßen ein Unternehmerkönig. Und der erste, Juan Carlos I, der ist ja relativ bekannt, unser Ex-König, ne, dieser Elefantentöter. Und aber den zweiten will ich mal kurz vorstellen. Der heißt heute nicht einfach nur Juan Miguel Villarmir, sondern Marquis de Villarmir. Und von wem hat er diesen Adelstitel vor 5 Jahren verliehen bekommen? Vom anderen, von Hans Karl, vom König. Ne? Wofür? Natürlich wie immer für seine Verdienste um Spanien. Ne? Welches waren diese Verdienste? Er war zum Beispiel in 60er Jahren schon, also unter Franco, der Präsident von AHV, das heißt Altos Hornos de Vizcaya, so Eisenhütten, Stahlindustrie. Ne? Und dieses Unternehmen war jahrzehntelang das größte spanische Unternehmen überhaupt. Also an beiden Weltkriegen ordentlich verdient, natürlich. Ne? Danach das Franco-Regime unterstützt. Das hilft auch, natürlich Geschäfte zu machen. Und dann hat er als Chef dieser Firma AHV natürlich auch, wurde er tätig in anderen Bereichen, hat dann irgendwelche anderen Firmen aufgekauft, die nichts zu tun hatten mit Stahl oder Eisen. Ja. Unter anderem hat er damals eine der größten Baufirmen aufgekauft, die heißt Obrascon. Und für welchen Preis? Für eine Pesete. Und also aus dieser Baufirma Obrascon, das war so quasi der Embryo für die spätere OHL, also eine der zwei, drei größten internationalen Baukonzerne. Da ist er natürlich immer noch drin, und da hat er auch seine ganze Familie untergebracht im Aufsichtsrat, unter anderem auch Giuseppe Piquet, das ist nicht der Fußballspieler, sondern so ein früherer Wirtschaftsminister von der Partido Popular. Okay, heute, was macht dieser Mensch, dieser Marquis de Villarmir? Er ist Vorsitzender der Gruppe Villarmir. Das ist eine Holding, so eine Muttergesellschaft, wo er dann der Markgraf, der Chef ist. Wie gesagt, unter Franco hat er schon sich seinen Namen gemacht. 1964 war er schon Generaldirektor für Beschäftigung. Und dann nach Francos Tod, also das war im November 1975, gab es ja nicht sofort die Demokratie. Wer weiß denn noch, wo Franco stirbt, in derselben Nacht, dieser Carlos Arias Navarro im Fernsehen auftaucht und plötzlich in die Kamera guckt und anfängt zu heulen und mit zitternder Stimme sagt er, Españoles, Franco ha muerto. Ja, sein Chef war kaputt. Wir haben gejubelt und... Und wir haben in Berlin Sekt getrunken. Sekt getrunken und laute Lieder und Hurra gebrüllt. Also dann, Franco ist tot und zwei Tage später, wer bildet die Regierung? Hans Karl, also der König wieder. Ne? Und wen bestellt er als Finanzminister? Hans Michael, Marquis de Miguel Villar. Der war dann auch gleich Vizepräsident und für wirtschaftliche Angelegenheiten. Also das ist der Anfang dieser Geschichte einer Freundschaft. Aber es geht gleich weiter und jetzt kommen wir zum Aktuellen. Estamos en Niemandsland de Contrabanda, un programa de actualidad alemana y venezolana. ¿Tú no lo escuchas en Caracas? Escúchalo en Contrabanda en el 91.4 de FM. Ja, also beide, der Hans Karl und auch der andere, beiden wurden dann drei Kinder beschert. Ne? Der eine, zwei Töchter und einen Sohn, und der andere, eine Tochter und zwei Söhne. Und wie gesagt, die Kinderchen von Juan Carlos I., von unserem Ex-König, die kennen wir ungefähr, ne? Und Felipe, das war der älteste Sohn, der ist unser heutiger König, und seine zwei Schwestern. Und die eine davon übrigens jetzt auch gerade angeklagt in einem anderen Korruptionsskandal. Und bei unserem Marquis, da war es umgekehrt, ne? Er hatte nur eine Tochter, das war Silvia Villar Mir. Aber natürlich sowohl Felipe wie auch Silvia haben geheiratet. Wen hat Felipe geheiratet? Letizia, unsere heutige Königin. Und wen hat die Silvia geheiratet? Javier López Madrid. Also das ist der interessante Typ jetzt in diesem Moment, der Ehemann vom Marquis, der Schwiegersohn vom Marquis und die Schwiegertochter von Juan Carlos. Die beide, der Ehemann von Leti, Felipe, der heutige König, und auch Javier López Madrid, sind beide geboren 1968. Also alte 68er, könnte man sagen. Ja, den wir weniger kennen, der hat dann, hat er sein Geld verdient? Außerdem, dass er natürlich, was er geerbt hat von seinem Papi, bei Goldman Sachs in London, bei Firmen, die sich befasst haben mit Vermögensverwaltung, Wertpapieranlage, und natürlich war er dann auch bei OHL, in diesem Baukonzern vom Schwiegerpapa. Und jetzt will es der Zufall, dass der heutige König und dieser Javier López dass die gemeinsam zur Schule gegangen sind und später natürlich als Junggesellen es zusammen unheimlich eine gute Zeit verbracht haben. Ne? Dann hat natürlich, wo der Javier Lopez, wie gesagt, kommt aus einer sehr reichen Familie und beziehungsweise seine Frau haben x Häuser und Niederlassungen und Villen und Appartements überall und da hat er dann unserem heutigen König in der Junggesellenzeit immer seine bescheidenen Hütten zur Verfügung gestellt, so quasi als Liebesnest, ne? Und also da war unser heutiger König mit allen seinen Novias, ne? Angefangen von Isabel Sartorius über Gigi Howard und Eva Samun, also bis hin zu Leti natürlich, die kennt alle diese Gemächer natürlich auch. Ne? Und jetzt ist also so, dass dieser Javier López Madrid, der Schwager vom König, der Schwager von den Kindern von Villarmir, dass der jetzt natürlich ertappt wurde bei einem Korruptionsskandal oder bei mehreren, war einer von denen mit den bekannten Tajetas Black, ne, also diese Ex-Delegados vom Bankia, Caja de Ahorro, muss man noch dazu sagen, ne? Also Bankia, diese Bank, haben sie damals gerettet mit 20 Milliarden Euro. Und das war die Hälfte von allem, was sie reingesteckt haben in die sogenannte Bankenrettung. Und der ist jetzt angeklagt wegen verschiedenen Sachen, unter anderem deshalb, wo er dann 34.000 Euro am Finanzamt vorbei alle diese Leute ausgegeben haben für Reisen und solche Geschichten. Diese Skandale fliegen auf und wie reagiert jetzt die Königsfamilie? Und da haben sie jetzt, weil sie jetzt das Telefon interveniert haben, die Polizei von diesem Menschen, kommt jetzt raus, Austausch zwischen Königsfamilie und diesem Javier López. Also, nachdem der Skandal aufliegt, schreibt Leti, unsere Königin, an ihn: Ich habe dir geschrieben, als über die Black Cards in diesem Scheißblatt der Artikel erschienen ist, also sie bezieht sich da auf, glaube ich, auf El País, ne? Oder? Nee, Mundo, aber so eine Sonntagsbeilage oder sowas von El Mundo. Und sie schreibt weiter: Wir wissen, wer du bist. Du weißt, wer wir sind. Wir kennen uns, wir mögen uns, wir schätzen uns. Alles andere ist Merde. Ein Küsschen. Compi Yogi. Miss you. Wenn du hörst, Yogi, an wen denkst du da? Ja, an den Bären. An den Yogi-Bär, ja, ja. Aber sie schreibt an ihn Compi Yogi. Das hat aber eine andere Lesart. Also Compi könnte man verstehen als Compinche, als Companiero, als Spezi, als Kumpel. Und Yogi, da denkt man dann nicht an den Bären, weil sie wiederum zusammen mit der Frau von diesem Javier López Yoga gemacht hat. Okay, er antwortet dann und sagt: Ich bin euch sehr dankbar. In Zukunft werde ich vorsichtiger sein. Wir leben in einem sehr komplizierten Land, ne? Und ich werde also noch mehr aufpassen auf mein Verhalten. Und jetzt schaltet sich unser König dazu und antwortet darauf, wo der sagt: Wir leben in einem sehr komplizierten Land. Sagt der König: Worauf du einen lassen kannst. Also gut, das war jetzt ein bisschen eine freie Übersetzung. Man könnte das auch übersetzen. Der sagt: I tanto. Also das kannst du laut sagen, ne? Ich schalte mich da zu beim Chat, aber ich würde lieber ohne Elektronik und Telefon plaudern. Essen wir morgen zusammen Und Javier Lopez antwortet, ich kann nicht, ich bin in San Francisco, komme am Sonntag zurück. Wenn notwendig, kann ich auch früher kommen. Na, nicht notwendig, sagt der König. Ne? Ich sage das nur, um ein bisschen in Ruhe zu reden über alles. Ja. Also ich finde, dieser Fall ist doch wirklich wieder ein Bilderbuch. Beispiel darüber, wie das alles hier funktioniert. Große Unternehmen, Politiker, Königshaus, alles zusammen ist ein einziger Filz, eine einzige Mafia. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 12. März 2016. Willkommen zu den Katastrophen und kommentierten Meldungen vom heutigen Tage. Beginnen möchte ich mit den Nachrichten in 100 Sekunden, übernommen von der Tagesschau. Tag ist die Tagesschau in 100 Sekunden. UN-Sicherheitsrat verabschiedet Resolution gegen sexuellen Missbrauch durch Blauhelmsoldaten. Demnach soll es künftig bei nachgewiesenen Fällen keine Straflosigkeit mehr geben. Zudem können bei mehreren Verdachtsfällen ganze Einheiten aus ihrem Einsatzgebiet abgezogen werden. Einem UN-Bericht zufolge hat es im vergangenen Jahr 69 Missbrauchsvorwürfe gegen Blauhelmsoldaten gegeben. De Maizière für neues Reiseregister in Europa. Erfasst werden sollten Menschen, die aus sogenannten Drittstaaten in den Schengen-Raum einreisen. Der Bundesinnenminister sagte der Zeitung Die Welt, das sei wichtig im Kampf gegen den internationalen Terrorismus und kriminelle Banden, aber auch in Bezug auf die illegale Einwanderung. Trump sagt Wahlkampfveranstaltungen in Chicago aus Sicherheitsgründen ab. Vor dem geplanten Auftritt des US-Präsidentschaftsbewerbers waren zahlreiche Trump-Gegner in die Halle geströmt und hatten protestiert. Es gab Tumulte und Rangeleien mit Anhängern des Republikaners. Auch vor der Arena gab es Zwischenfälle. Die Polizei nahm mehrere Personen fest. Tote bei Überschwemmungen in Brasilien. Nach Behördenangaben kamen mindestens 16 Menschen ums Leben. 8 wurden am Abend noch vermisst. Seit Donnerstag hatte starker Regen in der Region um die Großstadt Sao Paulo Überschwemmungen und Erdrutsche ausgelöst. Keith Emerson ist tot. Der britische Keyboarder starb in der Nacht zum Freitag in seiner Wohnung in Santa Monica in den USA. Die Polizei geht von Selbstmord aus. Emerson war Mitbegründer der Band Emerson, Lake und Palmer. Das Wetter. Meist viele Wolken, im Osten und Südosten etwas Regen, vor allem im Bergland auch Schnee. Im Westen gebietsweise sonnig, Höchstwerte 1 bis 10 Grad. Gerade gehört in der Nachrichtenübersicht in 100 Sekunden. Trump kriegt jetzt endlich Zoff von den Menschen, die seine rassistischen und schmutzigen Beleidigungen und Beschimpfungen satt haben. Zum Thema Trump schreibt Herr Holger Stark im Spiegel in dieser Woche einen Leitartikel. Da heißt es, der perfekte Kandidat, nur wenn die amerikanischen Eliten sich grundsätzlich ändern, ist Donald Trump zu stoppen. Donald Trump hat also die Vorwahlen am Super Tuesday gewonnen. Seine Präsidentschaftskandidatur scheint unaufhaltsam. Wie konnte es dazu kommen und welche Lehren folgen daraus? It's the economy, stupid, sagt er selber. Trumps Aufstieg hat viel mit den wirtschaftlichen Entwicklungen Amerikas in den vergangenen 2 Jahrzehnten zu tun. In den USA von heute gibt es Parallelwelten. Das Vermögen der Superreichen wächst exponentiell. Die 400 reichsten Amerikaner verfügen mittlerweile über so viel Vermögen wie die unteren 61%. Das Jahreseinkommen einer durchschnittlichen Familie ist dagegen in den vergangenen 20 Jahren um fast $5,000 gesunken. Ein großer Mythos der Vereinigten Staaten ist bedroht. Der amerikanische Traum. The American Dream, der amerikanische Traum, verheißt, dass jeder erfolgreich sein kann, unabhängig von Herkunft oder Hautfarbe. Das war damals schon Lüge, heute ist es noch größere Lüge. Er ist ein Aufstiegsversprechen und ein Anreiz, sich einzubringen. Der amerikanische Traum ist der Kitt, der eine diversifizierte und fragmentierte Nation bisher zusammenhielt. Doch wenn zwei Jobs nicht ausreichen, um eine Familie zu ernähren, gilt das Versprechen nicht mehr. Die Teilhabe am Erfolg ist für viele Amerikaner außer Reichweite geraten. Wie weit dieses Empfinden verbreitet ist, zeigt Bernie Sanders unerwarteter Erfolg bei den Demokraten. Trumps Versprechen, Amerika wieder great, groß zu machen, ist deshalb so wirkmächtig, weil es den Traum wiederbelebt und Wählerschichten erreicht, die sich längst vom politischen System abgewandt haben. Seine Wähler stammen zu einem wesentlichen Teil aus den ländlichen Regionen und den Vorstädten. Sie sind sehr arm, sie sind Arbeiter und ohne Hochschulbildung. Trump appelliert an die Modernisierungsverlierer, die vom gesellschaftlichen Fortschritt abgekoppelt sind und weder vom Reichtum noch von der digitalen Revolution profitieren. Das schreibt Herr Holger Stark im Spiegel-Kommentar, warum so viele Trump wählen. Es fehlt nicht an Vorschlägen, wie die soziale Ungleichheit bekämpft werden könnte. Was fehlt, ist der Wille der Eliten. Solange die Profiteure der gesellschaftlichen Spaltung nicht bereit sind, einen Teil ihrer Macht, ihrer Privilegien und ihres Wohlstands abzugeben, wird sich an der Attraktivität von Trumps süßer Verführung nichts ändern. Die Republikaner, die nun darüber klagen, dass Trump ihre Partei zerstört, sind mitverantwortlich für seinen Erfolg. Am konservativen Rand der Gesellschaft hat sich in den vergangenen Jahren eine Bewegung gebildet. Anfangs nannte sie sich Tea Party und mobilisierte gegen Barack Obama und dessen Reform der Krankenversicherung. Jetzt mischt sich in dieser Bewegung der Hass gegen das neue, ethnisch gemischte und politisch korrekte Amerika, das Obama repräsentiert, mit einer tiefen Staatsfeindlichkeit. Es ist ein Kulturkampf. Ein weiteres Thema, das die Öffentlichkeit in ganz Europa, aber auch in Deutschland und überall beschäftigt, ist die Situation der Flüchtlinge vor der Festung Europas. Während Kanzlerin Merkel noch um eine Lösung mit der Türkei ringt, spielen sich an den neuen Grenzzäunen des Kontinents dramatische Szenen ab. Griechenland ist natürlich mit dieser Krise überfordert und die EU versinkt im Streit. Die Balkanroute ist jetzt geschlossen. Sie endet vor den Toren nach Griechenland. Hier beginnt jetzt die Festung Europas. Gesichert mit Stacheldraht, verteidigt mit Tränengas. Am Montag spielten sich dort unglaubliche Szenen ab, die an Krieg denken ließen, wie schon im September in Ungarn. Eine Gruppe junger Männer nutzte einen Stahlträger als Rambock gegen das Tor. Steine flogen, das Tor brach aus den Angeln. Plötzlich flogen von der mazedonischen Seite Tränengaskartutschen herüber. Schockgranaten explodierten, Männer rannten, Kinder schrien. Eine Frau blieb weinend mit ihrer Tochter am Boden liegen. Diese Grenze zwischen Griechenland und Mazedonien ist zur neuen Südgrenze Europas geworden. Griechenland zu einem Warteraum vor Europas Toren und zum möglichen Schauplatz einer humanitären Katastrophe. Rund 32.000 Migranten stecken im Land fest. Die Zahl könnte sich schnell auf 70.000 erhöhen. Das sagt das griechische Migrationsministerium und die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen. Sie erwarten sogar bald 200.000 Flüchtlinge. Der hochverschuldete griechische Staat ist überfordert mit ihnen. Die offiziellen Aufnahmelager sind überfüllt. Ja, die sogenannte Balkanroute ist zu und die stecken jetzt buchstäblich fest dort. Ne? Können nicht mehr weiter, nicht von Griechenland nach Mazedonien, nicht von Mazedonien nach Serbien, nicht nach Ungarn, die stecken dort fest. Jetzt im Winter, zu dieser Zeit, wo es eiskalt ist und frieren, haben Hunger, keine Medikamente. Und jetzt kam gestern die Nachricht, dass sie jetzt angefangen haben, bei einigen Kindern, kleinen Kindern zu amputieren, Füße oder Zehen zu amputieren, weil die jeden Tag im Schlamm stehen bei dieser Kälte oder auch mit Regen noch dazu. Und dann, wie das früher vielen Soldaten im Krieg passiert ist, dann fängt das Gewebe an abzusterben, Brand gibt's dann. Und bevor sich dieser Brand weiter frisst, dann müssen die abgestorbenen Glieder amputiert werden. So weit ist es. Ich habe hier eine aktuelle Reportage, die ist von heute früh. Hören wir da mal kurz rein. Direkt von der mazedonischen Grenze. An der griechisch-mazedonischen Grenze harren weiter tausende Flüchtlinge in Schlamm und Kälte aus. Nach offiziellen Angaben haben mehrere hundert Menschen das Aufnahmelager Idomeni verlassen. Dort befinden sich noch mehr als 12.500 Flüchtlinge. Lebensmittel sind knapp. Die Migranten werden aufgefordert, sich in andere, besser ausgestattete Lager südlich der Grenze sowie im Raum Athen zu begeben, so die griechische Regierung. Gewalt wolle man aber nicht anwenden. Hier ist gerade die Meldung über Fukushima auf den Tisch geflogen. Ja, so sieht's aus. Man kann dazu vielleicht zusammenfassend sagen, das ist natürlich alles jetzt Abschreckung. Als die Bilder im vergangenen Sommer freundlich waren, die Smiley-Government, Merkels Gesicht, Merkels Smiley mit Flüchtlingen, da fühlte sich die Welt natürlich auch aufgefordert zu helfen und die Leute kamen. Nun zeigt Europa das hässlichste Gesicht, das es hat. Die Entscheidung, ob und wie viele Flüchtlinge in Idomeni wieder nach Mazedonien dürfen, trifft die mazedonische Regierung. Die wiederum verweist auf die Staaten weiter nördlich, die ihrerseits die Grenzen verengt haben. Allem voran Österreich, das die Kaskade von Grenzschließungen vor vergangener Woche ausgelöst hat. Weil es nicht länger warten wollte auf eine große Lösung der Bundesregierung zum Beispiel und der Bundeskanzlerin Angela Merkel, die Merkel sich vom EU-Sondergipfel versprochen hatte, handelte man also eigenmächtig. Merkel will, dass die Türkei die Flüchtlinge zurückhält und den Strom versiegen lässt. Ob die EU diese Lösung prioritär verfolgt, darauf haben sich die Staats- und Regierungschefs zwar beim Gipfel geeinigt, doch Österreich und die Balkanstaaten haben die Grenzen trotzdem einfach dicht gemacht. So ist Idomeni, das sagt der Spiegel, zum Symbol für das politische Chaos in Europa geworden, für das Zerbröseln einer gemeinsamen europäischen Flüchtlingspolitik. Idomeni steht für das neue Europa der Zäune. Die Politik der offenen Grenzen von Bundeskanzlerin Merkel ist hier an ihr Ende gelangt. Unter der Führung Österreichs wurde die Balkanroute gesperrt, obwohl Berlin genau das vermeiden wollte. Merkel warnt bereits vor einem Zerfall des Kontinents in kleine Staaten, die in der globalisierten Welt nicht bestehen können, und davor, dass es bald wieder überall Grenzkontrollen geben könnte. Ich sitze dort auf dem Bett. Schau. Was löste die Naturkatastrophe von Fukushima aus, die sich heute vor 5 Jahren ereignete? Ich habe hier im Geschichtskalender von Hardenberg 3 Alternativen. Ein Erdbeben, ein Reaktorbrand oder ein Ventilbruch? Was würdest du sagen? War das ein Erdbeben, ein Reaktorbrand oder ein Ventilbruch? Das waren alle 3 Sachen und die eine war die Konsequenz von der anderen. Angefangen hat es mit dem Erdbeben, irgendwo im Meer. Man könnte natürlich auch noch dazu sagen, menschliche Dummheit, und zwar eine Dummheit, die zum Himmel schreit, in einem erdbebengefährdeten Gebiet ein Atomkraftwerk zu bauen, das grenzt natürlich an, nicht an Dummheit, das grenzt an Gefährdung der Allgemeinheit. Und genau das ist passiert. Naturgewalten lösen den Super-GAU aus. Die verheerende vom 11. bis 16. März 2011 andauernde Serie von Unfällen im japanischen Atomkraftwerk Fukushima begann nach einem Erdbeben, das wiederum einen Tsunami auslöste. Von den 6 direkt an der Küste gelegenen Reaktorblöcken wurden 4 überschwemmt und ihre Pumpen zerstört. In den ersten 3 Blöcken kam es in der Folge zu Kernschmelzen. Das freigesetzte radioaktive Material kontaminierte die gesamte Region. Bis zu 150.000 Menschen wurden vorübergehend oder dauerhaft evakuiert. Die Schäden, deren Entsorgungszeit auf gut 40 Jahre und deren Kosten auf bis zu 187 Milliarden Euro geschätzt werden, sind bis heute noch nicht völlig abzusehen. Bis Ende 2013 waren nur 25.000 Arbeiter zur Bewältigung der Katastrophe im Einsatz. Die Betreiberfirma TEPCO, aber auch die japanische Regierung standen immer wieder wegen unzureichender Informationspolitik in massiver Kritik. Der Supergau von Fukushima beförderte die weltweite Skepsis gegenüber der Nutzung der Kernenergie und führte in einigen Ländern, etwa auch in Deutschland, dazu, dass Beschlüsse zum Ausstieg aus der Kernenergie beschleunigt umgesetzt wurden. Ja, und es geht natürlich bis heute weiter. Das ist vor 5 Jahren passiert und immer noch natürlich. Alles Wasser, was dort vom Land ins Meer fließt, also nicht nur von der Anlage, von der Atomfabrik da, sondern von der ganzen Region, die verseucht ist, alles Wasser und Abwasser, was dort ins Meer geht, ist nach wie vor radioaktiv verseucht, ne? Und so ähnlich wie das schon nach Tschernobyl war, so im ersten Moment ist das Entsetzen groß, große Kritik an der Atomindustrie. Und danach vergessen die Leute das einfach wieder. Ne? In Deutschland kappelt sich jetzt wegen Fessenheim mit Frankreich. Hier in Spanien Atomkraftwerk La Garonne, heißt es, das schon vor zig Jahren, vielleicht 20 Jahren stillgelegt werden sollte, hätte müssen, haben sie damals nochmal die Laufzeit verlängert um, weiß nicht mehr, 10, 20 Jahre, jetzt die jetzige Regierung nochmal, und halt, das wird so lange gemacht, bis es eben wieder mal irgendwo passiert. Wir hatten seinerzeit natürlich ordentlich berichtet über diese Geschichten, über diese ganzen Zustände, und wir haben auch zum Beispiel die Information weitergegeben, dass das Management eines Atomkraftwerks täglich ungefähr 1 Million Euro verdient. Und auf die werden sie nicht verzichten. Wenn es dann heißt, sie könnten also noch 2, 3 Jahre Laufzeit dranhängen, dann soll man sich mal ausrechnen, wie viel Geld das bedeutet für diese Haifische. Dass ein Atomkraftwerk den künftigen Generationen die nächsten 70, 80, 90.000 Jahre, Achtung, Sie haben richtig gehört, 90.000 Jahre Probleme bereiten wird, das vergessen diese Leute. Die sagen, Atomkraftwerk sei sauber und billig. Das ist die Lüge des Jahrtausends. Atomkraftwerk ist teuer, so teuer, dass noch die nächsten 100 Generationen dafür zahlen müssen. Und billig ist es auch nicht, wenn man einfach die Kosten auf lange Zeit rechnet. Dann ist das die teuerste Energie, die es jemals gegeben hat. Es sind astronomische Summen, die da reingesteckt werden, beziehungsweise rausgezogen werden, deren Nutzen nur einige wenige haben. Kommen wir zu weiteren Meldungen. Da war natürlich diese unheimliche Messerattacke, die die Öffentlichkeit in eine ganz andere Richtung gescheucht hat. Es geht wieder um das Gespenst des Islamismus. Das geht ganz ordentlich um in Deutschland. Hinweise verdichten sich, dass die Messerattacke eines Mädchens auf einen Bundespolizisten einen islamistischen Hintergrund hatte. Die 15-Jährige hatte vor einer Woche in Hannover dem Beamten mit einem Küchenmesser in den Hals gestochen und ihn schwer verletzt. Bereits vor der Tat hatte die Staatsanwaltschaft Hannover gegen dieses Mädchen wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat ermittelt. Das klingt grotesk, ist aber, wenn man die Tatsachen anguckt, leider traurige Realität. Anfang Januar hatte die Mutter der Schülerin eine Vermisstenanzeige gestellt und ausgesagt, sie vermute, ihre Tochter wolle sich der Terrororganisation Islamischer Staat in Syrien anschließen. Die Mutter konnte die Tochter Ende Januar in Istanbul abholen. Das Mädchen wurde später in Hannover von der Polizei befragt. Bereits als 7-Jährige hatte sie Kontakt zu dem Salafistenprediger Pierre Vogel. Den hatten wir vor ein paar Wochen mal vorgestellt. Ein Hetzer vor dem Herrn, ein mittelalterlicher Prediger, der von Marktplatz zu Marktplatz zieht und die Dummen und Einfältigen hinter sich versammeln will. In einem Video mit ihm rezitierte sie Koranverse. Man sieht auch, wie er mit ihr ein freundliches Gespräch führt. Nun sag doch mal, meine Kleine, was sagt denn der Koran an dieser und dieser Stelle? Und dann sagt das Mädchen, hier sagt der Koran ABCD. Gut. Ob die 15-Jährige selbst zur Salafistin wurde, ist bisher unklar. Nach Aussagen der beteiligten Bundespolizisten erfolgte der Messerangriff möglicherweise geplant. Sie hätten den Eindruck, das Mädchen habe eine Überprüfung durch auffälliges Verhalten provoziert. Dann habe die 15-Jährige ihren Ausweis gezeigt und mit einer fließenden Bewegung zugestochen. Die Beamten fanden in der Tasche des Mädchens ein zweites Küchenmesser. In ihrer ersten Aussage sagte die Schülerin, sie habe spontan zugestochen, weil sie sich über die Kontrolle geärgert habe. Die Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt auch, ob die Tat auf psychologische Probleme des Mädchens zurückgeht. Gut, soweit ist es mittlerweile gekommen. Dann gibt es weitere Meldungen und Fragen und Probleme zum Thema Integration. Das geplante Gesetz, mit dem anerkannte Flüchtlinge der Wohnort vorgeschrieben werden könnte, erweist sich als äußerst kompliziert. Am Mittwoch berieten Vertreter von Bund und Ländern erstmals über ein Eckpunktepapier aus dem Bundesinnenministerium. Eine der zahlreichen Fragen ist demnach, ob man Flüchtlinge vor allem dorthin schicken sollte, wo es freie Wohnungen gibt oder dorthin, wo es Arbeit gibt. Man müsse prüfen, ob einem der beiden Zuweisungskriterien Vorrang eingeräumt werde, heißt es in dem Papier. Unklar ist auch, ob anerkannte Flüchtlinge, die auf Sozialleistungen angewiesen sind, für bis zu 3 Jahre ein fester Wohnsitz zugewiesen werden soll oder ob die Bundesländer problematische Ballungszentren ausschließen, die Migranten sonst aber frei wählen lassen. Es geht also darum, dass man versuchen will, dass sich Ghettos bilden und dass man eventuell die Flüchtlinge auf verschiedene Punkte in den Städten verteilt, anstatt sie in einem Punkt zu konzentrieren. Thema Türkei noch einmal in diesem Kontext. EU finanziert Abschiebezentren in der Türkei. Die Europäische Union fördert die Abschiebung von Flüchtlingen aus der Türkei. Wie der Staatssekretär im Auswärtigen Amt, ein gewisser Herr Markus Ederer, auf Anfrage der Grünen bestätigt, finanziert Brüssel Aufbau und Ausstattung von Zentren für die Aufnahme und Rückführung von Drittstaatenangehörigen in dem Land. In diesen Zentren sollen Menschen untergebracht werden, die aus Nicht-EU-Ländern in die Türkei geflohen sind und in ihre Heimat zurückgebracht werden. Kalte Abschiebung. Die Regierung in Ankara hat sich außerdem verpflichtet, Menschen zurückzunehmen, die über die Türkei in die EU reisten und dort kein Bleiberecht erhielten. Unter Verweis darauf heißt es in dem Schreiben, müssten die Verwaltungsinfrastrukturen im Bereich der Migrationssteuerung verbessert werden. Dazu zähle die Unterstützung von Einrichtungen, die der Abschiebung dienten. Die außenpolitischen Sprecher der Bundesfraktion der Grünen, Omid Noropurs, kritisiert die Finanzierung als Beihilfe zum Bruch des Völkerrechts. Zitat: Die Bundesregierung hat bisher so getan, als würde sie die Türkei dafür bezahlen, syrische Flüchtlinge aufzunehmen. Jetzt bezahlt die EU aber faktisch die Abschiebung in den Bürgerkrieg. Das sagt Frau Nuripur. Ja, die EU finanziert beides, die Abschiebung und natürlich 3 Milliarden an die Türkei dafür, dass sie dann die Flüchtlinge dort aufnehmen und versorgen, obwohl natürlich kein Schwein eine Garantie hat, was sie dann wirklich damit machen mit dem Geld, die türkische Regierung. Da ist wahrscheinlicher, finde ich, dass die dann sich wieder noch mehr bewaffnen, um die Kurden effizienter zu bekämpfen. Außerdem fordert die Türkei jetzt nochmal 3 Milliarden mehr dafür. Also das ist diese Einigung da, die zustande kam. Und jetzt auf der anderen Seite, also ist tatsächlich so, die werden abgeschoben direkt in die Türkei. Hauptsächlich Syrer natürlich. Und das ist wirklich wieder mal eine ganz flagrante Verletzung der Menschenrechte. Ne? Den Leuten wird das Recht nicht zugestanden, um Asyl nachzusuchen. Ja? Jeder, der ankommt, hat im Prinzip das Recht, einen Antrag zu stellen auf Asyl, der kann nachher angenommen werden oder zurückgewiesen werden. Ne? Aber das Recht, einen Antrag zu stellen, haben diese Leute jetzt nicht mehr. Also eine ganz klare Menschenrechtsverletzung und Verletzung der eigenen Normen der EU. Aber ja, da kräht kein Hahn danach. Also ein bisschen Widerstand gibt's jetzt dagegen, aber man kann ja schon absehen, wie das ausgeht. Es gibt Wahlen am Wochenende in verschiedenen Bundesländern. Der Aufstieg der Grünen in Baden-Württemberg rüttelt das Parteiensystem durcheinander. Die Fundis fürchten um die Seele der Ökopartei. In der Union geht die Angst um, die Konservativen vollends zu verprellen. Es gibt aber noch andere Sorgen, die die Herrschaften haben, nämlich der Aufstieg der sogenannten Alternative für Deutschland, der AfD, eine ultrarechte Partei. Die Alternative für Deutschland, deren Vizesprecher Alexander Gauland im Dezember die Flüchtlingskrise als Geschenk bezeichnet hat, sich aber sonst negativ bis hasserfüllt über Geflüchtete äußert, dürfte nach aktuellen Umfragen am Sonntag in 3 weitere Landtage einziehen. In Rheinland-Pfalz lag sie laut ZDF-Politbarometer am Donnerstagabend bei rund 9%, in Baden-Württemberg bei 11% und in Sachsen-Anhalt sogar bei 18%. Mit der Liebe zu Volk und Heimat nimmt die AfD es in Umwelt- und Gesundheitsfragen nicht so genau, wie sie gern vorgibt, wenn sie Überfremdungsängste schürt. Hierzu sagt die Taz, sie will zum Beispiel den Atomausstieg rückgängig machen. Mindestens übergangsweise solle die Laufzeit der deutschen Kernkraftwerke verlängert werden. Das fordert die AfD in ihrem Programmentwurf, aus dem die Bild in der heutigen Ausgabe zitiert. Also über die Bild ist es zur Taz gekommen und über die Taz erfahren es jetzt unsere Hörerinnen und Hörer. Pünktlich zum gestrigen 5. Jahrestag der Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima wurde dies auf der Internetseite des Boulevardblatts vorab veröffentlicht. Das Parteiprogramm soll am 30. April auf dem Parteitag in Stuttgart beschlossen werden. Neben den Atomkraftgegnern bringt die AfD darin gleich 2 Religionsgemeinschaften gegen sich auf. Sie will die rituelle Beschneidung von Jungen und das betäubungslose Schächten von Tieren verbieten, wie Bild zitiert. Beides ist sowohl im Judentum als auch im Islam gebräuchlich. Um Tierschutz scheint es bei der letztgenannten Forderung eher nicht zu gehen, sang doch der bayerische AfD-Landesvorsitzende Peter Bistron, so heißt der Peter, das schreibt man P-E-T-R, dem haben die das eh weggenommen, erst vor knapp 2 Wochen ein Loblied auf die Massentierhaltung, bezeichnete Deutschland als klassisches Schweinefleischland und kritisierte die Rücksichtnahme auf muslimische Essgewohnheiten in Kitas und Schulen. Das war ein Blick in die junge Welt. Schauen wir mal weitere Themen aus der jungen Welt. Es geht um Rendite für Rüstungsfirmen. Auf parlamentarische Anfrage konnte Verteidigungsministerium nicht die Kosten aller Auslandseinsätze nennen. Die haben das noch gar nicht richtig nachgerechnet, was die da alles ausgeben. Berlin weiß von nichts. Ausbildungshilfen für Ägyptens Sicherheitsapparat sind Thema einer parlamentarischen Anfrage der Linksfraktion. Das heißt tolle Zusammenarbeit mit den Diktaturen, den neuen arabischen Diktaturen. Lügenpresse bleibt draußen, AfD-Wahlkampf in Magdeburg, Polizei bewacht Privatevent der Rechtspopulisten. Noch ein kleiner Blick auf die Taz. Eine 5 für den Klimastreber. Ist Deutschland das Vorbild zum Klimaschutz, als dass es sich gern bezeichnet? Womöglich ist das eigene Klimaziel für 2020 schon jetzt tot. Hierzu gibt es einen kritischen Bericht von Herrn Bernhard Pötter. Dann ein Kommentar zum Wahlkampfauftritt von Trump. Wahlkampfauftritt von Trump abgesagt, es wird hässlich. Donald Trump gibt gern den starken Mann. In Chicago kommt es zu Tumulten zwischen seinen Fans und Gegnern. Der Republikaner fühlt sich dafür nicht verantwortlich. Ukrainische Pilotin weiter in russischer Haft. Der Kreml-Thriller geht weiter, wie es so schön heißt. Savchenko sitzt seit 20 Monaten in russischer U-Haft. Je länger sie sitzt, desto deutlicher wird die Absurdität der Anschuldigungen. So heißt es. Natürlich, was Russland sagt, ist natürlich immer Lüge und eine Anschuldigung. Es handelt sich hier um eine Pilotin, die russische Bürger bombardiert haben soll. Und man hat sie geschnappt und nun hat man sie eingesperrt und nun gibt es Menschenrechtsprediger, die Gauck auch allen voran, die fordern natürlich die Freiheit dieser Frau. Wäre es umgekehrt, dann würde kein Hahn danach schreien. Hätte man einen russischen Piloten gefangen in der Ukraine, da gibt es nämlich einige, und die werden gefoltert und zusammengeschlagen, dann erfährt man davon absolut nichts. Hiermit beenden wir den Katastrophenblock mit einem Lied zum Thema Kapitalismus. Meine Damen und Herren, es ist mittlerweile gefühlte 20 vor 12 Uhr mittags im Zentrum von Barcelona. Sonniger Tag und wir laden Sie ein bisschen nachzudenken. Was ist eigentlich los mit dem Kapitalismus? Wir haben das vorhin schon angesprochen. Ist das noch Kapitalismus? Hast du schon gehört, das ist das Ende. Das Ende vom Kapitalismus, jetzt endlich vorbei. Sonnenwagen über das Firmament und wir pflückten das Zeug aus den Regalen, aus den Läden und wir waren komplett. Weißt du noch, wir regelten unsere Dinge übers Geld. Weißt du noch, wir haben uns alle beschriftet und zogen immer weniger an. Weißt du noch, als wir alle zu viel waren, weißt du noch, beschriftet und zu viel und unsere Bäuche, unsere kapitalistischen Bäuche. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Sozialleistungen kürzen, Löhne senken und Leute entlassen. Was für ein schöner Sonntag. Letzte Viertelstunde im Niemandsland. Kino vielleicht noch kurz. Ich habe einen Thriller gesehen, einen spanischen Film, den kann ich halb empfehlen und halb nicht. Ich sag mal kurz, warum ich ihn empfehle. Der Film heißt Cien Años de Perdón, 100 Jahre Vergebung. Ist ein Thriller, der spielt heute in Valencia. An einem Regentag dringt eine Gruppe von 5 Männern in eine Bank ein, ein riesiges Bankgebäude, im alten Stil erbaut. Man kennt diese Gebäude auf der Via Laietana, gibt es auch ein paar, mit einem gewaltigen Vestibül, Marmoreingang, schmiedeeiserne Tore, und nimmt die ganze Belegschaft erstmal als Geisel und macht sich dann im Tresorraum zu schaffen. Da werden nach und nach alle möglichen Schließfächer geknackt und Juwelen und Bargeld wird da rausgeholt. Die Jungs packen das in Säcke und wollen dann abhauen. Aber dann passiert etwas Ungewöhnliches. In einem Schließfach entdeckt jemand einen Computer Und die Direktorin, die mittlerweile Schiss bekommen hat, verbrüdert sich mit einem der Bankräuber und sagt ihm, in diesem Schließfach sind Staatsgeheimnisse, die können uns ganz schön Geld bringen und uns beide retten. Und ab da beginnt ein Versteckspiel und ein Drama, das ist nicht zu verachten. Das ist relativ gut gemacht. Dafür verbürgen natürlich auch so tolle Schauspielergrößen wie Luis Tosar und José Coronado. Die Gruppe besteht aus 5 Argentiniern und einem Gallego. Und da wird auch ordentlich argentinisch bzw. mit argentinischem Akzent gesprochen. Spannender Thriller. Enttäuschend die politische Komponente. Da wird natürlich die Macht auch repräsentiert. Der Innenminister reist an, der Polizeichef, dann ein Geheimdienstmann und alle versuchen jetzt praktisch Feuerwehr zu spielen und den Schaden klein zu halten bzw. abzuwenden. Und meiner Meinung nach ist der Film hier ein bisschen feige. Der deutet an, aber sagt nichts. Hier könnte man so schön, was du vorhin gebracht hast, die Korruptionsfälle, das Königshaus, die korrupten Bankiers, die ganzen reichen Diebe. Das wird alles nur blumig und verschwommen angedeutet, aber wenn es konkret wird, fällt das einfach weg. Man ahnt und man weiß, was dahinter steckt, aber es wird nicht gesagt. Und das ist schade, da hätte man mehr draus machen können. Trotzdem für Fans von Thrillern ein toller Film. Dann gehe ich vielleicht rein. Also mir gefallen solche Filme, auch wenn sie nicht jetzt explizit diese politischen Implikationen. Da gab es ja einen vom Spike Lee, wenn du dich erinnerst, der hieß The Inside Man. Da lässt sich jemand auch in eine Bank einsperren und verbringt da sogar eine ganze Woche mit der Beute hinter einer vermauerten Wand, um dann nachher mit dem Geld rauszukommen. Und da hat es dann, übrigens mit Jodie Foster auch, da hat es dann einen bösen alten Nazi erwischt, der da seine geklauten Millionen versteckt hatte. Das heißt, ein Böser wurde beraubt. Hier ist es ähnlich, die Bösen werden beraubt. Ja, wo du gerade Nazi sagst, dann... Ich war auch im Kino. Aha. Und ein Film, der jetzt hier läuft in Barcelona, über das Attentat von Georg Elser auf Hitler und ja, die Nazi-Kuppel, die sich damals versammelt hatten in München im Bürgerbräukeller. Der deutsche Titel ist Er hätte die Welt verändert, also Georg Elser, und auf Englisch und auf Spanisch glaube ich 13 Minutes, ne? Oder 13 Minutos. 13 Minutos para matar a Hitler, ja, 13 genau, Minuten, um Hitler genau, umzubringen. Ja. Und weil also am Ende hat er den Hitler nicht erwischt, weil der blöderweise an diesem Tag 13 Minuten früher rausgegangen ist aus dem Versammlungsraum, weil die Bombe ist tatsächlich explodiert und er wollte dann abhauen, nachdem er die Bombe da deponiert hat im Bürgerbräukeller, in die Schweiz und wurde dann aber an der Grenze festgenommen. Und das ist der Moment, also der Film beginnt so mit der Installation von der Bombe, dann wird er festgenommen und wo er dann schon sitzt, festgenommen in Konstanz, von der Polizei, in dem Moment explodiert dann die Bombe. Und dann ab dem Moment gibt es dann so einen Rückblick auf sein Leben davor, also grob gesprochen schon nachdem die Nazis an der Macht waren, also so vielleicht zwischen 34 und 39 genau. Die Bombe geht hoch ungefähr 2 Monate nach Kriegsbeginn 1939. Also mir hat der Film sehr gut gefallen, ne? Ist natürlich ein Spielfilm, kein Dokumentarfilm, und aber wirklich hat sich gehalten da an die Realität, an die historischen Tatsachen, gut wiedergegeben, dieses Ambiente, diese Zeit Mitte der 30er Jahre, also wie man so sagt, bien ambientado, ne? Und das spielt sich dann ab. Also er ist Handwerker, weiß ich, Uhrmacher, in der Metallindustrie hat er gearbeitet, also so ein richtiger Manitas, ne? Und hat dann in Königsbronn gelebt, da in, das ist irgendwie östlich von Stuttgart Richtung Nürnberg, und da sieht man dann eben, wie die Leute von seinem Dorf so nach und nach zu Mitläufern werden, ja. Also wie man sieht, wie die Gleichschaltung in der Zeit stattgefunden hat, also nicht in Berlin oder in Nürnberg oder so, bei den großen Events und den Massenaufmärschen und den Versammlungen, sondern einfach wie auf dem Land die Leute das auch langsam gefressen haben. Ja. Ganz starke Situation, wo dann festgenommen ist und dann gefoltert wird, wird vor Beginn der Folterung die Sekretärin rausgeschickt, die das Protokoll schreibt, auf dem Flur, ja, und die sitzt da auf dem Flur, liest ein Buch und dann hört man die Schreie vom Foltern, ja, und keine Reaktion, sie liest einfach weiter, man sieht, dass sie alles hört, aber sich nichts anmerken lassen, ja, und eben das, was alle unsere Eltern oder Großeltern gemacht haben, oder die meisten, muss man nicht sagen. Nicht alle. Ja, wegsehen, ne? Nicht wissen wollen. Ne? Also mir hat der Film sehr gut gefallen, ich kann den nur empfehlen. Wir hatten ihn ja schon vor einigen Wochen mit Trailer und auch Inhaltsangabe vorgestellt. Nun, wenn du da sagst, das lohnt sich, dann werden wir den Hörern also offiziell empfehlen, da reinzugehen. Einen anderen Film, den ich unbedingt empfehlen möchte, ich habe einen Teil schon gesehen und das hat mir sehr gut gefallen, ist der Film Grüße aus Fukushima. Das ist ein Film von der immer tollen Doris Dörrie. Selbst die schwächeren Filme von ihr sind gut. And then we go like Sagen wir mal kurz, worum es da geht. Ihren neuen Film Grüße aus Fukushima drehte die Regisseurin in Japan, nur wenige Kilometer von dem Reaktor entfernt. Im Interview spricht Doris Dörrie hier auf der Homepage der Deutschen Welle über ihre Erlebnisse am Filmset und auch über Verlust und Neuanfang. In ihrem neuen Film reist eine junge Deutsche auf Identitätssuche ins Katastrophengebiet. Frau Dörrie, Sie selbst reisten 2011 bereits 6 Monate nach dem Reaktorunglück dorthin. Einige Jahre später kamen Sie mit einem Filmteam zurück. Wie hat sich die Gegend seitdem verändert? Doris Dörrie, das Schlimme ist, es hat sich seitdem eigentlich überhaupt nichts getan, außer dass aufgeräumt und die Trümmer weggeschafft worden sind. Aber die 500 Kilometer lange, komplett verwüstete Landschaft ist geblieben. Oft wird vergessen, dass diesen Streifen Land in nur 20 Minuten 3 Katastrophen trafen. Erdbeben, Tsunami und Reaktorunfall. Bei meinem ersten Besuch lernte ich die Evakuierten in den Notunterkünften kennen. Die saßen damals schon dort und sitzen jetzt immer noch dort. Auch daran hat sich überhaupt nichts geändert. Einige von ihnen, zumeist ältere Frauen, spielen auch in ihrem Film mit. Ja, das war toll. Es war wirklich sehr rührend und süß, dass sie mitmachen wollten und dabei so begeistert und dankbar waren. Der Film war den Evakuierten vielleicht gar nicht so wichtig wie die Tatsache, dass wir überhaupt da waren und ein bisschen Unterhaltung boten. We need a little vacation. Sehr, dass Doris Dörrie Zeit gefunden hat, mit mir ein bisschen zu sprechen über einen besonderen Film, mit dem sie hier auf der Berlinale vertreten ist. Eine junge Deutsche kommt nach Fukushima in das Katastrophengebiet und versucht, den Menschen zu helfen, die da geblieben sind. Als ich nach Hause kam, war nichts mehr da. Was würdest du tun, wenn dir das geschieht? Ich will helfen. Kann ich Ihnen helfen? Doris Dörri, Sie haben an diesem Ort gedreht. Es ist komplett in Japan gedreht worden. Ein Ort, den ich nicht freiwillig betreten würde. Welche Geschichte wollten Sie da erzählen? Ja, ich war ein halbes Jahr nach der Katastrophe da, weil ich das wirklich mir genau anschauen wollte. Nicht nur aus dem Fernsehen, weil ich eine lange Verbindung auch zu Japan habe. Und das hat mich schon sehr bestürzt und getroffen, was ich da gesehen habe. Also diese komplette Zerstörung und die Leute in den Notunterkünften und so dieses Gefühl, dass da nie wieder was gut werden kann, weil es eben so komplett zerstört ist. Mhm. Und da fing das so an, dass ich gedacht habe, ich möchte eigentlich gerne eine Geschichte darüber schreiben. Man hat ja den Eindruck, also jetzt im März jährt es sich zum 5. Mal. Sie haben sicherlich vor einiger Zeit gedreht, aber immer noch lange genug nach der Katastrophe, dass eigentlich nicht viel passiert ist. Gar nichts. Es ist, glaube ich, wirklich beschlossen worden, die Leute da zu vergessen. Denn sie sitzen 5 Jahre nach der Katastrophe genauso in den Notunterkünften wie direkt danach. Es ist nichts an Wiederaufbau passiert, nur so ein großes Aufräumen, damit man das auch gar nicht mehr so sieht. Aber so ein merkwürdiges Aufräumen, das wird in Säcke gepackt, die da rumstehen. Die kontaminierte Erde wird abgegraben, in Plastiksäcke gepackt und dann stehen sie da für immer rum. Also viel mehr ist nicht passiert. Aber ich wollte eben nicht nur eine Geschichte der Katastrophe erzählen, sondern ich wollte auch diesen Culture Clash zwischen dem Westen, zwischen Europa und Japan erzählen. Und ich wollte eine Meisterschaft. Gut, wir müssen Frau Dörri jetzt leider unterbrechen. Das ist interessant, aber wir müssen raus. Tschüss, Werner. Alles Gute. Schönes Wochenende. Okay, tschüss. Dann verabschiede ich mich auch, nicht ohne vorher noch auf das Mittwochskino vom Goethe-Institut hinzuweisen. 20 Uhr nächsten Mittwoch. Immers Glück. Einer möchte sich, weil er stirbt, zurückziehen in die Einsamkeit, hat einen Unfall und kommt dann zu Emma, die ist Schweinezüchterin, und dann fängt er an, sich zu fragen, vielleicht liegt das Glück nicht so fern, wie er gedacht hat. Also dann zusammen mit den Landtagswahlen werden wir dann jetzt sehen, ob Deutschland wirklich ein Schweineland ist oder vielleicht das Land der Schweine, wenn die AfD gewinnen sollte. Tschüss, alles Gute, schönes Wochenende. Agur. Es ist auch. Meine Damen und Herren, ich verabschiede mich. Werden Sie glücklich, machen Sie es gut. Ab Montag, Dienstag etwa im Podcast unter www.niemandsland.kontrabanda.org. Agur, yo. Goodbye. Dieser Film auch am Ende einen gewissen Trost bietet, diese Geschichte, und dass es eine Leichtigkeit auch gibt durch diesen Kontakt zwischen der Deutschen und der Japanerin. Du bist nicht allein, ich kann bei dir sein. Mach die Augen zu, du bist nicht allein. Denk an mich im Schlaf, zähl das 7. Schaf, dann erscheint dein Graf, du bist nicht allein. Du bist nicht allein, ich beweg den Stein, schlaf in deinem Schuh, du bist nicht allein. Und die böse Fee schrumpft klein. Jeden schlimmen Traum lösch ich mit Meeresschaum. Du so, als gäb's mich nicht, und du bemerkst mich kaum. Wenn du weinst, gib Acht, weil das traurig macht, und das steht dir im Gesicht, und das steht dir nicht. Du bist nicht allein, mein Umhang hört dich ein, deck dich leise zu, du bist nicht allein. Du wirst unverwundbar sein. Es geht zu Bruch, doch mein Zauberspruch kann die Brücke sein, du bist nicht allein. Wenn der Mond dich neckt, sich im Tal versteckt, zieh ich ihn an. Aufenthalt. Du bist nicht allein, fall ich dir nur ein. Du hast ein Rendezvous, du bist nicht allein. Du wirst ruhig.